Was haben die Schüler nur aus seinem schönen Stück gemacht? Auf meinem Arm, da thront der Falke stark und groß. Er frisst euch zum Abendbrot und hat euch die Augen blind. Adelheid schleudert Falke Juri dem Räuberhauptmann ins Gesicht. Der geht sofort zu Boden. Die Kurfürstin hat gesiegt. Stolz reckt Annalena ihren Degen in die Luft. Ja, ich bin Adel, Adelheim, in mir sucht besser keinen Streit. Die Rüstung unterm Adelskleid, bin stets zum Kampf bereit. Ich bin Adelheid. Der Saal tobt. Die magischen Tiere, die sich hinter der Kulisse versteckt halten, jubeln begeistert. Direktor Siegmann hält die Verunglimpfung seines Vorfahren Wunibald nicht mehr aus. In seiner Verzweiflung wirft er einen der langen Vorhänge aus dem Fenster und startet einen gewagten Ausbruchsversuch. Auf der Bühne haben sich alle zum großen Schlusschor versammelt. Die Räuber, die Räuber, die Räuber sind besiegt. Wir jubeln, feiern und klatschen zur Musik. Langsam seilt Siegmann sich ab. Das scheint schon mal zu klappen. Doch sein Büro ist im ersten Stock und der Vorhang reicht nicht bis zum Hof hinunter. Er lässt sich hinab, bis er mit den Füßen eins der Efeu-Rankengitter erreicht. Perfekt. Nun kann er ganz gemütlich nach unten klettern, denkt er. Denn als er den Vorhang loslässt, bricht das dünne Gitter einfach aus der Wand. Der Direktor knallt unsanft auf den Boden. Die Räuber, die Räuber, die Räuber sind besiegt. Wir jubeln und feiern und klatschen zur Musik. Die Räuber, die Räuber, die Räuber sind besiegt. Wir tanzen auf den Tischen, bis der Räuberhauptmann flieht. Bitte einen ganz besonderen Applaus an unsere super talentierte Annalena als Adelheid. Und da ist der tolle Räuberhauptmann Jo mit seiner Räuberbande. Und bitte einen riesigen Applaus an das gesamte Ensemble. Und bitte noch einen riesigen Applaus für unsere tolle Regisseurin Ida Kronberg. Der Saal tobt. Alle sind überglücklich. Schließlich fällt der Vorhang. Die Schüler lachen und jubeln.